Okay, in 1 Kings chapter 20. Im 1. Könige Kapitel 20. This is a very interesting story here. Das ist hier eine interessante Geschichte. But something that I think tonight will bless us. Etwas, wovon ich denke, dass es uns heute Abend segnen wird. Ahab was a terrible king. Ahab war ein fürchterlicher König. If you remember, he did just about everything wrong. Wenn ihr euch daran erinnert, er hat alles falsch gemacht, was man machen konnte. Was worse. Seine Frau war noch schlimmer. Jezebel was, she invented evil. Jezebel hat das Böse überhaupt erfunden. So much so that God said, when she dies. So sehr, dass Gott gesagt hat, wenn sie stirbt, it says the dogs will eat her flesh, werden die Hunde ihr Fleisch essen und ihr Blut ablecken. And that was prophesied by God, and it came to pass precisely as God had said. Das wurde von Gott vorhergesagt und ist auch ganz genau so eingetroffen. But Ahab, I think, was strongly influenced. Und Ahab, glaube ich, war stark beeinflusst. And he was strongly influenced by her, because over in chapter 21. Von ihr, denn im Kapitel 21. After the prophecy in verse 24. Nach der Prophezeiung in Vers 24. That the dogs would eat her, dass die Hunde sie fressen würden. And then later on the exact prophecy happening. Und was dann noch später genauso passiert ist. It says in verse 25, but there was no one like Ahab, who sold himself to do wickedness in the sight of the Lord, because Jezebel his wife stirred him up. Vers 25, es hat in der Tat keinen wie Ahab gegeben, der sich so verkauft hätte, um zu tun, was in den Augen des Herrn böse ist. Ihn hatte seine Frau Isabel verführt. In verse 26, he behaved very abominably in following idols according to all that the Amorites had done, whom the Lord had cast out before the children of Israel. Vers 26, und er handelte ganz abscheulich, indem er den Götzen nachlief, ganz wie es die Amoriter getan hatten, die der Herr vor den Söhnen Israels vertrieben hatte. But this is a, before all of this happens, we find that Ahab had made so many treaties with the surrounding countries of Israel. Die Vorgeschichte ist, dass der Ahab ganz viele Verträge geschlossen hat mit den Nachbarländern von Israel. That the land had slowly been whittled away until it was just this little tiny plot of land. So dass das Land immer mehr geschrumpft ist bis auf einen kleinen Fleck. It's approximately probably like 60 kilometers by 90 kilometers. 60 mal 90 Kilometer nur. A little piece of land. Ein kleines Stück Land. Compared to the sizable piece of land it was there when Solomon ruled the kingdom. Im Vergleich zu der Zeit, als Salomo das Reich regierte. Father, we ask you to bless your word now tonight, and thank you, Father. In Jesus' name we pray. Vater, wir bitten, dass du dein Wort heute Abend segnest, und wir beten das in Jesu Namen. Amen. Okay, so Ben-Hadad was the king of the Assyrians. Ben-Hadad war der König der Assyrer. And he was he thought he was very strong. Er dachte, er sei sehr stark. And he challenged Ahab in chapter 20 of 1 Kings. Und er hat Ahab herausgefordert im Kapitel 20 von 1. Könige. And basically said, I'm going to come down, but what I want you to do is I'm going to come down, I'm going to take, and you look here in verse 2 and 3 of chapter 20, in Vers 2 und 3, Kapitel 20, sagt er. Und er sandte Boten zu Ahab, dem König von Israel, in die Stadt und ließ ihm sagen: Your silver and your gold are mine, your loveliest wives and your children are mine. Dein Silber und dein Gold gehören mir, und deine Frauen und deine edlen Söhne gehören mir. Kind of an arrogant fellow. Ein bisschen arroganter Typ. So I'm just coming down to take your wives and your children and your silver and gold. So get ready. Also mach dich bereit. Ich komme und nehme dir deine Frauen, deine Söhne und dein Silber und Gold. Now Ahab didn't have much troops. He didn't have much power. Ahab hatte nicht viele Truppen, nicht viel Macht. We find in chapter 22 that he had to enlist the king of Judah, Jehoshaphat, who was a relative as through family, as one of his children had married one of Ahab's children. Wir sehen in Kapitel 22, dass er den König von Juda, der mit ihm verwandt war, über Heirat auch ins Militär einbeziehen musste. And he enlisted him later on to help him fight a battle. Damit er ihm hilft, eine Schlacht zu führen, weil er nicht genug Männer hatte. So here is Ben-Hadad, who's challenging Ahab at this point. Hier ist der Ben-Hadad, der den König herausfordert. And I would say this, Ahab. That Ahab was not a very strong-willed person. Und ich muss sagen, dass der Ahab keinen starken Willen hatte. He compromised and did everything he could. Er hat bei jeder Gelegenheit Kompromisse geschlossen, so he wouldn't have to confront anybody. Damit er niemanden konfrontieren muss. And in doing so, he almost lost. Within 75 years after this incident, und weil er das tat, hat er the whole of northern Israel was taken over by the Assyrians. Jahre später den Norden Israels verloren durch die Assyrer. So, Syrer. I'll just tell you the story here briefly. Und ich sage euch jetzt die Geschichte kurz. Ben-Hadad challenges Ahab. Ben-Hadad fordert den Ahab heraus. And we find that Ahab says, "All right, I'm going to try something." Und wir sehen hier, dass der Ahab sagt, ich werde etwas versuchen. In verse, we find in verse 16 and 17. In Vers 16 und 17. Ben-Hadad is drunk. Ist der Ben-Hadad betrunken? With 32 kings. Mit 32 anderen Königen. And we find that Ahab comes upon him and surprises him. Überrascht ihn. With his army. Mit Ben-Hadad überrascht ihn mit seiner Armee. And we Armee. Find that he kills all the men, the young leaders and everyone in verses 19 and 20. Ach so, doch, Ahab, Entschuldigung. Und er tötet alle Männer. And Ben-Hadad, the king of Assyria, escaped on a horse with the cavalry. Und dann entkam er auf einem Pferd. And now we find that the prophet of God comes to Ahab. Dann kommt der Prophet zum König. Verse 22. And the prophet came to the king of Israel and said to him, "Go strengthen yourself, take note, and see what you should do, for in the spring of the year the king of Syria will come against you." Vers 22. Wohlan, zeige dich mutig und erkenne und sieh, was du jetzt tun musst, denn bei der Wiederkehr des Jahres wird der König von Aram erneut gegen dich heraufziehen. Now God always protects his own. Gott beschützt die ihm Even gehören. Though Ahab was a bad king, obwohl Ahab ein schlechter he König loved war, Israel, er liebte Israel, and he protected Israel. Und er hat Israel beschützt. And he supernaturally intervened, und übernatürlich ist er eingeschritten. And God always has somebody, und Gott hat a prophet, immer jemanden, a pastor, einen Propheten, einen Pastor, in our lives, auch in unserem Leben, to speak something in a time of great need. Um etwas in einer Zeit der großen Nöte zu sprechen. Gott wird uns entweder helfen, Gott wird uns heraushelfen, deliver us from our enemies, uns von unseren Feinden befreien, or warn us of a coming conflict. He'll warn us oder er wird uns warnen vor einem kommenden Konflikt. So we find in verse 22, wir sehen in Vers 22, that the Syrians here talk to the king. Dass die Syrer hier zum König sprechen. They say, "You know, we lost this first battle here." Sie sagen, schau, wir haben die erste Schlacht but verloren. Let me tell you what's the problem here. Aber lass uns dir sagen, was das Problem ist. Israel's king, the God of heaven, Israels König, der Gott des Himmels, he's the God of the God of the hills here in verse 23. Er ist der Gott der Berge, der Hügel, Vers 23. That's why they're stronger than we are. Darum sind sie stärker als wir. But if we go on the plains with them, aber wenn wir auf der Ebene mit ihnen in the valleys, kämpfen, in den Tälern, we'll dann werden wir sie zerstören. And they said, you know, the king of Syria, he's kind of an alcoholic. Der König von Syrien ist ein Alkoholiker. He says, "Well, boy, that makes sense." Er sagt, das klingt gut. And so we find here in verse 25 that they gather together and prepare to come to battle in the springtime. Da sehen wir in Vers 25, sie versammeln sich zum Kampf im Frühling. But now we find in verse 28. Aber in Vers 28. Again, the prophet comes to Ahab, the king of Israel. Kommt der Prophet wieder zum König von Israel, zum Ahab. He says, "I want you to know something, Ahab." Und sagt zu ihm, ich will, dass du etwas God heard. Weißt, Gott. When the enemy made, when they made a bow, they said something that disturbed God. Gott hat die Feinde etwas sagen hören, was ihn gestört hat. God doesn't like it. Gott mag das nicht. He said, they said this, that the God, your God, meaning God, the God of the heavens, is only the God of the hills. Sie haben gesagt, dass euer Gott, and that he's not the God of the plains. Nur der Gott der Berge ist und nicht der Gott der Täler. And he says in verse 28, he says, because the Syrians have said this, und Vers 28 sagt er, weil die Syrer das gesagt haben, therefore, when they come to battle against you, deswegen, wenn sie in den Kampf zu dir kommen, I'm going to deliver all the great multitude in your hand, and you shall know that I am the Lord. Werde ich dir die ganze gewaltige Menge in deine Hand geben, und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin. So after 7 days, they had a battle. Nach sieben Tagen kam die Schlacht. Vers 30. And the rest, it says here that in verse 29 it says, and the children of Israel killed 100,000 foot soldiers of the Syrians in one day. Vers 29, die Söhne Israels schlugen 100,000 Mann zu Fuß an einem Tag in dem Tal. And the rest of the people fled to Apek into the city, and a wall fell on 27,000 of the men who were left. Und die übrigen flohen nach Afek, und eine Mauer fiel auf die 27,000 Mann, die übrig geblieben waren. And just like previously, Ben-Hadad flees again. Und so wie vorher auch flieht auch der Ben-Hadad. Goes into his inner chamber. In seine innere Kammer. Now here's a beautiful thing, because you know what, this guy needed to die. Jetzt kommt was Schönes, denn dieser Typ musste sterben. All the kings, whenever they were conquered, were killed and destroyed. Alle Könige, die besiegt wurden, wurden zerstört. All of his army's gone. Die ganze Armee ist weg. It's a supernatural thing. Es ist eine übernatürliche Sache. He knows he should be dead. Er weiß, dass er tot sein But sollte. He's in his chamber. Aber er ist in seiner inneren Kammer. And here's a beautiful thing. Und jetzt kommt was Schönes. You know, God, God desires to be merciful. Gott sehnt sich danach, barmherzig zu sein. God is a God of mercy. Gott ist ein Gott der Barmherzigkeit. Ben-Hadad here, one of his servants in verse 31 says, look this. In Vers 31 sagt einer der Diener zum Ben-Hadad. He says, we want to talk. You know what? I know this is the end of your life if you're found. Wenn du gefunden wirst, ist das das Ende deines Lebens. But we have heard. Aber wir haben gehört, that the kings of the house of Israel are merciful kings. Dass die Könige des Hauses Israels gnädig sind. Please let us put on sackcloth around our waists and ropes around our heads, and let's go out to the king of Israel. Perhaps he will spare your life. Lasst uns doch Sacktuch um unsere Hüften legen und Stricke um unsere Köpfe und zum König von Israel hinausgehen. Vielleicht lässt er dich am Leben. Now, this is interesting. Das ist interessant. Israel was known for being merciful. Israel war bekannt für seine Barmherzigkeit. The servant says, maybe, just maybe, Ahab will be merciful. Der Diener sagt, vielleicht wird der Ahab gnädig sein. So basically, they put on the whole garb of things the waist, put cloths around their waist ropes around their heads, and they went to the king of Israel. So legten sie die Sacktücher an und die Stricke um ihre Köpfe und gingen zum König von Israel. And they said to him, und sagten zu ihm, your servant Ben-Hadad says, please let me live. Dein Knecht Ben-Hadad lässt dir sagen, lass mich doch am Total Leben. Humility. Totale Demut. And it says, and he said, is he still alive? Und he is my brother. Er sagte, lebt er noch? Er ist mein Bruder. I don't know why Ahab said that. Ich weiß nicht, warum Ahab das sagte. But Ahab, in spite of all of his wickedness, aber trotz seiner ganzen Bosheit, was a merciful man. War Ahab ein gnädiger Mann. And it says the men in verse 33 were watching closely to see whether any sign of mercy would come from him, and when they heard these words, they grasped the words quickly. 33. Und die Männer nahmen es als ein gutes Vorzeichen und eilten, sich es von ihm bestätigen zu lassen. See, in other words, Ahab said, okay. Ahab sagte, I have you in my hands. Okay, du bist in meiner Hand. I don't have to be merciful. Ich muss nicht gnädig sein. I can follow tradition. Ich kann der Tradition nachgehen. I can follow the policy of what anybody else would do. Ich kann den üblichen Kill, Gebrauch machen. Destroy. Zerstören, töten. But I'm going to be merciful. Aber ich möchte gnädig sein. Now in Revelation chapter 1. In Offenbarung 1. Verses 5 and 6. Vers 5 und 6. God calls us that we are made priests and kings. Sagt Gott über uns, dass wir Priester und Könige sind. You see, the characteristic of a Christian. Die Charakteristika eines Christens. Is that he's forgiving. Sind er ist vergebend. That he's merciful. Gnädig. That he knows how to forgive. Er weiß, wie man vergibt. He knows how to give mercy. Wie man Gnade gibt. Because why? Warum? We've all been forgiven so much. Weil uns allen so viel vergeben wurde. And God has been so merciful to us. Und weil Gott so gnädig mit uns war. Isn't that true tonight? Stimmt es nicht heute Abend? In Proverbs 11. In Sprüche 11. Verse 17. Vers 17. God says this. Sagt Gott. The merciful man does good to his own soul. Der gnädige Mensch tut seiner eigenen Seele gut. But the cruel man troubles his own flesh. Aber der Grausame stört sein eigenes Fleisch. Matthew 5, verse 7 says this. Matthäus 5, Vers 7. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Selig sind die Barmherzigen, denn ihnen wird Barmherzigkeit widerfahren. I said that tonight to say this. Und ich sage das heute Abend, um Folgendes zu sagen. I just want us to understand something tonight. Ich möchte heute Abend etwas verstehen. James speaks very clearly in chapter 2, verse 13. Jakobus sagt das sehr deutlich im Kapitel 2, Vers 13. God says this judgment is without mercy to the one who has shown no mercy. Gott sagt, dem wird beim Gericht keine Gnade gezeigt, der auch keine Gnade zeigt. And mercy triumphs over judgment. Und Gnade triumphiert über das Gericht. You know, I've been in about I think it's about 10 countries. Ich war jetzt schon in 10 Ländern. Since February. Seit Februar. I've been with all of our churches in these different countries. Ich war dort in diesen Ländern bei unseren verschiedenen Gemeinden. I was in the state of Maine last week. Letzte Woche war ich im Staat Maine. We visited 5 churches. Hab 5 Gemeinden besucht. You know, one of the greatest problems in the local church. Wisst ihr, was eins der größten Probleme in der lokalen Gemeinde sind? Is this great fear, diese große Angst, that the devil projects to people, die der Teufel den Menschen projiziert, that if they forgive, dass wenn sie vergeben and if they're merciful, und wenn sie gnädig sind, husbands with wives, der Mann mit seiner Frau, children with parents, Kinder mit ihren Eltern, parents with children, Eltern mit ihren Kindern, someone in the church that offended them, jemand in der Gemeinde, die, der jemanden wehgetan hat, that somehow in the, this unknown nebulous of consequences for being forgiving and merciful, irgendwo in diesen nebulösen Konsequenzen dafür, dass man gnädig und vergebend ist, they'll suffer, dass sie da irgendwo leiden drunter. Can I tell you something tonight? Kann ich euch etwas sagen heute Abend? God, Gott forgave us, hat uns vergeben. God has been so merciful to us. Gott war so gnädig mit uns. And God tonight expects us to be the same way to others. Und heute Abend erwartet Gott von uns, dass wir genauso mit anderen umgehen. I had an older lady come to me a couple weeks ago. Vor ein paar Wochen kam eine ältere Dame zu mir. And I was speaking on something and I mentioned this whole issue of forgiveness. Ich habe über etwas gesprochen. I gave an illustration. Die Vergebung erwähnt und in einem Bild gesprochen. And I just gently encouraged about forgiving someone. Und ich habe das sanft ermutigt, dass man jemandem vergibt. This woman came up to me and sobbed in my arms. Und diese Frau kam zu an mir. An older lady just sobbed and sobbed. Weinte in meinem Arm, eine ältere Frau. She said, sie sagte, you know what? I have been resisting this thing for years. Weißt du, ich habe dieser Sache mich dagegen gewehrt. I was so bitter. Jahrelang, ich war so and bitter. Resentful. Und habe einen Groll getragen. I couldn't release this person. Ich konnte diese Person nicht befreien. I could not forgive them for what they said to me. Loslassen und konnte ihr nicht vergeben für das, was sie and mir gesagt this hat. Is after that person had come to me and asked me to forgive them. Und sogar I said, no. Nachdem die Person mich um Vergebung I'm gebeten not hat. Gonna do it. Ich habe gesagt, nein, mache ich nicht. She said, I've been so miserable. Sie sagte, mir ging es nicht gut damit. I don't have a vertical with God. Ich habe keine Beziehung mit Gott. Everything's cold. Alles ist kalt. I try to perform, but I'm not happy. Ich versuche Leistung zu bringen, aber ich bin nicht froh. But she said, I saw Jesus tonight. Aber sie sagte, ich habe Jesus heute Abend gesehen. She says, I've got to forgive this person. Sie sagt, ich muss dieser Person vergeben. I was saying, you know, God says, ich habe gesagt, Gott sagt, the merciful man, dem Barmherzigen, does good to his own soul. Der tut seiner eigenen Seele Gutes. It's like wipes on salve or cream or healing. Das schmiert da eine Salbe drauf. The heart gets massaged. Das Herz kriegt Massage. There's a load taken off your back. Von deinem Rücken wird the eine Last mind clears up. Befreit. Die Gedanken klären sich your auf. Emotions settle. Deine Gefühle beruhigen sich. The kings of Israel, die Könige Israels, were known for being merciful kings. Waren bekannt dafür, dass sie gnädig waren. Ist das nicht interessant? Out of all the nations that surrounded, und zwar von allen Nationen um sie herum. One reputation was, ein Ruf hatten sie. We might be able to get a little mercy out of this king. Vielleicht bekommen wir von diesem König ein bisschen Gnade. What a testimony for Christians tonight. Was für ein Zeugnis für Christen heute Abend. You know what? It doesn't matter how gifted I am. Wisst ihr was? Es ist ganz egal, wie begabt ich bin. In fact, in Matthew 5, verse 23 through 25. In Matthäus 5, Vers 23 bis 25. God says, when you're ready to come before God. Sag Gott, wenn du bereit bist, vor Gott zu kommen und bringst deine Gaben, um Gott zu dienen. Er sagt, wenn du dich erinnerst, dass du etwas gegen jemanden hast, dann lässt du deine Gabe am Altar, gehst allein zu der Person und versöhnst dich mit ihr. Und es sagt, agree with your adversary, the devil, quickly. Und das heißt, stimme überein mit deinem Gegner, dem Teufel, schnell. Wer ist der Gegner? Der Heilige Geist. The Holy Spirit. Der Heilige Geist. The Holy Spirit. Der Heilige Geist. Brings the conviction. Bringt die Überführung. Oh, think how merciful Jesus was. Denkt nur daran, wie barmherzig Jesus war. The Pharisees bring this woman and throw her down in front of him. Die Pharisäer bringen diese Frau und werfen sie vor ihm nieder. Committed adultery. Sie hat Ehebruch begangen. We caught her in the very act. Wir haben sie dabei erwischt. The law says she deserves to be stoned to death. Das Gesetz besagt, dass sie zu Tode gesteinigt werden muss. They were right. Stimmte auch. But they missed one thing. Aber etwas haben sie übersehen. James chapter 2. Jakobus Kapitel 2. God says, I would rather have mercy. Da sagt Gott, mir ist Barmherzigkeit lieber als Gericht. You know what makes a healthy church? Wisst ihr, was eine Gemeinde gesund macht? People who keep a short account. Leute, die eine kurze of what people have done to them. Die keine Liste führen von dem, was man ihnen angetan hat. I've been reading several verses today. Ich habe heute ein paar Verse gelesen. And I love what Psalm 119 verse 165 says. Und ich liebe, was Psalm 119 Great peace. 165 sagt, großen Frieden. Have they that love my word. Haben die, die mein Wort lieben. And nothing shall offend them. Und nichts wird sie stören. I don't know, I'm just a guest here this week. Ich weiß nicht, ich bin jetzt nur ein Gast hier diese Woche. But you know what? I need to be merciful. Aber wisst ihr, ich muss barmherzig sein. I need to keep short accounts. Ich muss nur kurze Listen führen, um zu vergeben and to put it aside and forget it und es beiseite zu lassen and believe God. Und es zu vergessen und Gott zu glauben. Why? Warum? I want my soul to be healthy. Ich möchte, dass meine Seele gesund ist. Maybe tonight. Vielleicht heute Abend. Are you known? For being a merciful king? Bist du bekannt dafür, dass du ein barmherziger König bist? Bin ich dafür bekannt, dass ich ein barmherziger König bin? Das ist Gott sehr, sehr wichtig. It says that's why in Psalm 85 verses 10 and 11, I love this verse. Diesen Vers im Psalm 85 Vers 10 bis 11 liebe ich. Mercy and truth have met together. Barmherzigkeit und Wahrheit haben sich getroffen. Righteousness and peace have kissed. Gerechtigkeit und Frieden haben sich geküsst. Truth shall spring out of the earth. Die Wahrheit wird aus der Erde hervorgehen. And righteousness shall look down from heaven. Und Gerechtigkeit schaut aus dem Himmel. God herab. Says, okay. Gott sagt, here's okay. The truth. Hier ist die Wahrheit. And then here's mercy. Und hier ist and die Barmherzigkeit. Together. Und die haben sich getroffen. The Calvary. Das Kreuz. Jesus' Blut. Jesu Blut für unsere Sünden vergossen. Mercy of God. Die Barmherzigkeit the Gottes. Mercy seat of God. Der Barmherzigkeitsthron where Gottes. Jesus once and for all in Hebrews 9, wo Jesus in Hebräer 9 went into the Holy of Holies in heaven, ein für alle Mal in das Allerheiligste im Himmel hineinging. Once and for all his blood, ein für alle Mal sein Blut, hat für die Sünden der Welt bezahlt. Barmherzigkeit und Gnade haben sich getroffen. Wahrheit. Gott sagt, die Wahrheit ist, es gibt das Gericht. Keine Vergebung ohne Gericht. Jesus starb. Jesus ist gestorben, shed his blood, hat sein Blut vergossen, the just for the unjust, der Gerechte für die Ungerechten. Forgiveness now available, Vergebung ist jetzt zugänglich, because of someone's work on Calvary, wegen des Werkes von jemandem auf dem Kreuz. God says this in Micah 6:8. Gott sagt Folgendes in Micha 6:8. He has shown you, old man, er hat dir gezeigt, o Mann, what is good. Mensch, was gut ist. And what does the Lord require of us? Und was der Herr von uns fordert? But to do justly, gerecht zu tun, to love mercy, Barmherzigkeit zu lieben, and to walk humbly with your God. Und demütig mit deinem Gott zu wandeln. Interesting that in the three things God is concerned about. Interessant, dass bei den drei Sachen, die Gott wichtig sind, sagt er, Liebe, Barmherzigkeit. Muss ich zu jemandem barmherzig sein heute Abend? Muss ich ihnen so vergeben, wie mir vergeben wurde? Muss ich die Gnade so geben, wie ich sie empfangen habe? Gott sagt, das ist großartige Gesundheit für deine Seele. Aber der Grausame hurts even his own flesh. Also tut seinem eigenen Fleisch weh. You realize it's a scientific proven medical fact now. Wisst ihr, dass das ein wissenschaftlich medizinisch begründeter Tatsache ist? Due to the stress and the pressure of an unforgiveness and a bitterness and resentment. Durch den Stress eines Grolls und einer Bitterkeit und einer unvergebenden Einstellung. That the complication and progression of serious diseases like arthritis, crippling arthritis. Dadurch werden schlimme Krankheiten wie Arthritis werden schlimmer. Is affected. Oder wird dadurch beeinflusst. Resentment, unforgiveness. Durch Bitterkeit, einen Groll und Unvergebung. I was studying recently about a month ago on the internet. Ich habe neulich several different experiments im Internet that have gone on in the medical field. Geschaut nach verschiedenen Experimenten im medizinischen Feld, programs that have been instituted. Wo sehr ernsthafte Programme eingestellt People wurden. Who were carefully worked with to bring forgiveness, to forgive themselves, to forgive others. Es wurde mit Leuten daran gearbeitet, dass sie sich selbst vergeben können und anderen vergeben. They said you would not believe the physiological change, the body itself, und allein der physiologische, die Veränderung, die Gesundheit, die eintrat, the health of the motions, die Gesundheit der Gefühle, mental awareness and clearness, die Aufmerksamkeit und Klarheit des Denkens, when people who had lived in unforgiveness for years were able to forgive, wo Menschen, die jahrelang in Unvergebung gelebt haben, endlich vergeben konnten und barmherzig sein konnten. Da gab es ganz, ganz tolle Ergebnisse. Einige Krankheiten, die sie hatten, sind nicht fortgeschritten. Ihr könnt sagen, naja, das ist Zufall. Nein. Die Bibel sagt das. Die Bibel sagt das. See, it's easy to love your friends. Es ist einfach, deine Freunde zu lieben. It's easy to trust God when there are no problems. Es ist einfach, Gott zu vertrauen, wenn es keine Probleme gibt. It's easy to trust God when people act the way they're supposed to. Es ist einfach, Gott zu vertrauen, wenn die Leute sich so verhalten, wie Everybody sie sollten. Does what they're supposed to do, and stimmt es nicht? Nobody crosses you, it's fine. Wenn alle machen, was sie machen, tun sollen, God, und niemand dir über den Weg läuft, dann ist es einfach, Gott zu vertrauen. It's easy to trust God when no one thinks evil of you. Es ist leicht, Gott zu vertrauen, wenn niemand böse denkt I'm über liked. Dich. I'm liked. Ich werde gemocht. It's easy to trust God when you have no when no one has failed you. Es ist einfach, Gott zu vertrauen, wenn dir niemand etwas angetan hat. It's easy to forget when you've wronged somebody. Es ist auch leicht zu vergessen, wenn du jemandem etwas angetan hast. It's even easier to forgive yourself. Es ist auch leichter, dir selbst zu vergeben. Boy, is it hard to do the opposite of those things. Aber es ist sehr schwer, das Gegenteil all dieser Sachen zu tun. Because we don't have the mind of Christ in those areas. Es ist nämlich, weil wir nicht die Gesinnung Christi haben in diesen Bereichen. So tonight, in Matthew 5:7, also heute Abend in Matthäus 5, 7. Blessed are the merciful. Gesegnet sind for they shall Barmherzigen, mercy. Denn sie, ihnen wird Barmherzigkeit widerfahren. Then I like this one last verse in Luke 6, verse 35 and 36. Und diesen letzten Vers mag ich in Lukas 6, 35 bis 36. But love your enemies. Aber liebet eure Feinde. Oh, it's so hard. Oh, das ist so schwer. I'd like to kill them. Ich will sie töten. Ich mag sie töten. Do good and lend. Lend to them. Tu ihnen Gutes und gib ihnen. Hoping for nothing in return. Ohne etwas zurückzuerwarten. And your reward will be great. Und deine Belohnung wird groß sein. And you'll be called the sons of the Most High. Und man wird euch die Söhne des Allerhöchsten nennen. Why is that? Warum ist das so? Because God, denn Gott, is kind to the unthankful and evil. Ist freundlich zu den Undankbaren und dem Bösen. I did not like that part of the verse. Den Teil, der gefällt mir nicht. He is kind. Er ist freundlich to the unthankful and evil. Zu den Undankbaren und Bösen. Makes no logical sense. Macht überhaupt keinen Sinn. But Calvary makes no sense. Aber das Kreuz macht auch keinen Sinn. And then it says, therefore be merciful, just as your Father also is merciful. Deshalb seid gnädig, so wie auch euer Vater gnädig ist. Luke 6, 35 through 36. Lukas 6, 35 bis 36. Father, tonight, Vater, heute Abend, we just pray, wir beten einfach, that in each of our hearts, dass in deinem Herzen we may be able to sing great, wir können vielleicht gut singen, perform great miracles, großartige Wunder vollbringen, do wonderful signs and wonders, wunderbare Dinge und Wunder tun, memorize the whole scriptures, die ganze Bibel auswendig lernen, seemingly be the most spiritual person, und anscheinend die allergeistlichste Person sein and be miserable, und innerlich elend sein, because we are never merciful, weil wir nie barmherzig sind, we hold grudges, wir halten Groll. God says, listen. Und Gott sagt, hör zu. This is part of being a godly person. Jetzt kommt es, was dazugehört, wenn man gottselig sein möchte. By being a merciful person. Sei eine gnädige Person. Thank you, Father, tonight. Danke, Vater, thank heute you for Abend. This precious church. Danke für diese kostbare Gemeinde. Bless Pastor Rob. Segne Pastor Rob. Thank you for his wisdom. Danke für seine Weisheit. How he rightly divides the word of truth. Wie er das Wort der Wahrheit richtig. Thank you how in many ways and through life we have an opportunity. Und danke, dass wir auf viele Art und Weise in unserem Leben die Möglichkeit haben, to learn what we understand the word of God to say. Mehr kennenzulernen, wie wir das Wort Gottes to verstehen sollen. Dass wir barmherzig sein. As God has been merciful to us. So wie du uns gegenüber Father, we barmherzig pray war bist. Herr, wir beten heute Abend, dass jemand, der einen unvergebenden Geist hat, der vielleicht einen Groll hält, vielleicht wegen etwas Rache sucht. Erinnere dich an das, was du gesagt hast, Herr. Die Rache ist mein, ich werde zurückzahlen, sagt der Herr. Aber ich desire you to be merciful. Aber ich möchte, dass du gnädig bist, wie ich dir gegenüber gnädig bin. Oh Gott, danke heute Abend, so dass du uns gegenüber so gnädig bist und du uns so viel vergeben hast. Father, help us. Vater, hilf uns, dass wir nicht andere beschuldigen oder stur sind oder einen Groll halten und bitter jemandem gegenüber sind, mit dem wir die ganze Ewigkeit verbringen werden. Wir wollen nicht geschockt sein, wenn wir einmal vor Jesus stehen. Jeden Moment, was jeden Moment sein kann. Sogar der nächste Moment kann es schon sein. und dabei etwas Unvergebendes in unserem Herzen behalten. We're not going to be able to explain that one. Das können wir dann nicht erklären. Jesus is going to say why. Jesus wird sagen, warum? Have I not forgiven you? Habe ich dir nicht vergeben? Why couldn't you forgive others? Warum konntest du anderen nicht vergeben? Father, help us to avoid that shame Vater, and embarrassment. Hilf uns, diese Schande und Scham zu vermeiden. Because Jesus is here tonight. Weil Jesus hier ist heute Abend. So Father, give strength and courage. Vater, gib uns Kraft und Mut. If there are accounts or things that need to be settled. Wenn es Dinge gibt, die wir klären müssen. And help us to be free. Und hilf uns, frei zu sein. Unforgiving spirit. Von einem unvergebenden Geist. In Jesus' precious name. In Jesu kostbaren Namen. Amen. Amen.